Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Heute sind wir eine große Runde von der Slevention. Als erstes mit Christophorus. Dann haben wir dabei vom letzten Jahr noch Fabian Maurschardt alias The Slaybot im Dungeon Slayer Forum. Genau, dann haben wir Konstantin Hoppe bzw. Plakaratz im Slayer Forum. Jawohl. Michael Kirschbaum im Slayer Forum als Syrion bekannt. Sarah Martin oder im Slayer Forum Agonera. Und Christopher Martin im Slayer Forum tatsächlich nicht aktiv. Wird sich bald anmelden und natürlich Greifenklaue. Ja, und wir wollen heute über die Slevention sprechen und die beiden herauskommenden Werke Wallengrass, die Ruinenstadt und die Slay Nummer 3, die als PDF erschienen ist und in Kürze dann auch im Print. Ja, fangen wir bei der Slevention an. Da wir in so großer Runde sind, können wir, denke ich, nicht über jede Runde berichten, aber wir versuchen mal, dass sich jeder eine Runde rauspickt. Über die ihr kurz erzählen möchte. Mhm. Wollen wir bei dir anfangen, Christoph? Ja, gerne. Also ich habe 4 Slots insgesamt gespielt. Also Freitag, den Abendslot und jetzt Samstag komplett durch. Und am meisten hängen geblieben ist mir dann gestern unsere Star Slayers Runde. Beziehungsweise sogar noch die Runde noch davor. Das war das Einstiegsabenteuer aus der Sternsteuer-Edition. Geleitet von dem Fabian, dem habe ich leider seinen Vorhinein. Seop, Fragezeichen? Nein. Nick. Ach, Nick Nates. Survived Endor. Genau. Ja, stimmt. Okay. Also Fabian. Fabian, der andere Fabian. Der andere Fabian, genau. Und weil der hatte das alles visuell komplett dargestellt, so mit Tiles und Minis, die aus einer Crowdfunding-Kampagne standen. Hast du dir, glaube ich, auch ordentlich zugelegt? Genau. Ja, aber er hat es noch viel vollständiger als du. Ja, ich habe es gesehen, war auch sehr beeindruckt, auch sehr sauber von alles zusammengebastelt. Ja, es war visuell wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, weil die sehr detailliert sind und lassen sich ja unheimlich oft kombinieren. War wirklich toll. Und gestern dann unsere Star Slayers Runde, weil die edelten sich beide sehr, weil wir hatten es jeweils mit durchgedrehten künstlichen Intelligenzen zu tun, mehr oder weniger, beziehungsweise mit besessenen Raumschiffen. Also Event Horizon ließ da wirklich grüßen. Und hat es sehr viel Spaß gemacht. Die gestrige Runde, die haben wir ja nur teilbeenden können. Ne? Ja. Genau. Und davor, das haben wir dann auch ein bisschen sehr, sehr strecken müssen zum Schluss. Aber es hat beides wie immer sehr viel Spaß gemacht. Also alle Runden haben natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und nächstes Jahr werde ich dann wieder dabei sein. Jawohl, das freut auch mich. Können wir uns auf jeden Fall. Jawohl, genau. Fabian haben wir letztes Jahr im Interview gehört zu Star Slayers unter anderem. Mhm. Genau, das heißt dem Publikum schon wohl bekannt. Ja, hallo Publikum. Hattest du eine Runde, die besonders hervorstach? Ich fand eigentlich wie immer alle Runden irgendwie sehr schön. Am Freitagabend ein bisschen Star Slayers gespielt, am Samstagmorgen. Ich glaube, da kann jetzt gar nicht zu viel sagen. Das war ein Pre-Alpha-Test eines Brettspiels, eines anderen Vorunternehmens. Das hat Spaß gemacht, aber ich glaube, das ist noch zu früh, da Sachen zu sagen. Glaube ich zumindest. Ne? Denke ich auch. Deswegen schweigen wir da und sagen und lassen alle total unklar. Am Samstagnachmittag hatten wir einen kurzen, bin ich schnell eingesprungen als Spielleiter und da hatten wir den Pharos von Syr gespielt. Das hast du da noch erst spontan gelesen, glaube ich, ne? Genau, aber es ging halt flott, das finde ich immer toll. Ja. So ein Seiten-Dungeon mit 3 kleinen Karten und das geht ja echt super. Also wir waren auch sehr schnell durch. Und dann die Runde, die mir jetzt am meisten in Erinnerung geblieben ist, wo wir im längsten ja auch gespielt hatten, das war dieses... hat es einen Namen? Ja, es hat einen Namen. Es ist der Ork-Tempel des Todes. Ja, da haben wir den Ork-Tempel des Todes gespielt. Das war ein sehr großer Spaß. Man erwacht mehr oder weniger komplett entwaffnet in einer Ork-Höhle, kriegt gelegentlich etwas Brei durch ein kleines, schmales Gitterfenster. Und mein Speer und ein Krieger, wir waren schon länger in diesem Dungeon und irgendwann schmeißt man uns drei Zauberwirker mit rein. Die haben wir dann entfesselt und entknebelt und uns gedacht, ja cool, jetzt sind wir ja schon ein paar mehr Leute und auch noch Zauberwirker. Jetzt können wir mal gucken, dass wir ausbrechen. Wir haben, glaube ich, ein bösartiges Messer gefunden, also wir haben es einem Hobgoblin abgenommen. Wir haben öfter gepatzt. Und am Ende haben wir ein Tentakelmonster, das anscheinend so etwas wie der Gott der Orks war, niedergerungen. Ein klassischer Roper. Ja. Auf Deutsch bei Pathfinder heißt es, glaube ich, Seiler. Ja, die erste Übersetzung damals war auch bei AD&D, waren, glaube ich, Seiler. Ich meine, was ja auch die wörtliche Übersetzung von Roper ist, aber naja. Seine Tentakel ließen sich auf jeden Fall nicht als Seil nutzen. Genau, das haben wir vergeblich versucht. Habt ihr es auch vergeblich versucht? Und dann konnten wir durch einen schmalen Felsspalt ins Freie klettern, wobei wir uns an seinem schweren Pilzrausch zugesetzt haben. Ja, es war ein schönes, abgeschlossenes Abenteuer, wobei wir gerne für nächstes Jahr Return to Castle Orkenstein als Nachfolgetitel in Auftrag geben möchten. Ja. Jawohl, Konstantin hat bestimmt auch geleitet, frage ich erstmal danach. Ja, zwei Abenteuer am Samstag, Nachmittag und Abend. Ja. Jeweils Starslayers. Hast du denn auch was gespielt, oder? Ja, Freitagabend, da habe ich beim Dragon Walk die Starslayers Firefly-Runde gespielt. Stimmt, das waren wir auch zusammen, ja. Das war sehr lustig, auf einem langsam auseinanderbrechenden, jedenfalls gefühlt langsam auseinanderbrechenden Raumschiff der Firefly-Klasse unterwegs zu sein. Hat Spaß gemacht. Genau, ja, die Rückkehr ins Firefly-Universum ist auf jeden Fall immer sehr schön und benutzt ja immer diese, unter anderem die Vornheim Firefly Hack-Tabelle, die immer so ein bisschen Handlung generiert. Genau, ich hatte auch meinen Charakter vom letzten Jahr wieder benutzt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, bei Syren, dann hast du ja den Ork-Tempel mindestens zweimal geleitet. Ich habe den Ork-Tempel des Todes, martialisch, wirklich zweimal geleitet mit unterschiedlichen Leuten, die sich auch unterschiedlich das gelöst haben. Ich wollte sagen, es war nicht sehr spannend, sehr schön. Ob ich jetzt dieses Jahr wirklich einen Prison Break 2.0 mache, weiß ich nicht. Ich bin ja jemand, der sehr gerne leitet. Dieses Jahr nicht alle Slots. Aber das könnte ich auch durchaus bringen. Ich habe den ganzen Samstag geleitet. Ja. Und da halt zweimal diesen Ork-Tempel. Jawohl. Und entstanden ist es, ich habe den Roper als Bild irgendwo gesehen. Nochmal. Ja. Beim Surfen durchs Internet. Völlig drauf gestoßen. Nettes Monster, das muss man mal irgendwo einbauen. Und dann kam das zweite, dieses Reverse Dungeon. Ich meine, normalerweise, da ist eine Höhle oder da ist ein Dungeon, da ist ein Kerker, da ist ein Labyrinth, gehen wir mal rein. Hier ist es genau andersrum. Wir sind in einem Kerker. Gehen wir mal raus. Ja, das finde ich im Prinzip immer ein tolles Prinzip, weswegen ich da auch sofort zugesagt habe, mitzumachen. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und bei der zweiten Runde spielte MH Plus mit. Ja. Und der war so dermaßen immersiv in seiner Rolle drin. Der hat so einen einen Heiler gespielt, aber der verwachsen war und keine Beine richtig hatte. Und der hatte sich dann ein Tuch über den Kopf gezogen und nicht richtig da rausgekommen. Man sah seine Nasenspitzen und der flüsterte die ganze Zeit. War anstrengend am Tisch, aber es war unheimlich. Ja, ich nehme an, er hat auch den Dolch, oder? Den Dolch hat tatsächlich auch hier, wie in der ersten Runde, ein Speer. Also Ich glaube, dein Charakter, ein Halbling, ein Speer, hat den Dolch. Den kann man ja auch gut werfen und wenn man keinen Bogen hat, muss man irgendwas anderes zum Werfen haben. Wobei, ich habe auch öfter Schüsseln geworfen. Ich glaube, ich habe zweimal eine Schüssel mit fieser Schuss 2 hat sich als sehr gutes Geschoss herausgestellt. Ja. Jawohl. Ja, dann bei Sarah als Neuling auf der Slave Engine. Ja, mein Mann und ich waren jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal hier, genau. Und wir haben auch 4 Spiele Slots wahrgenommen, jetzt Freitagabend bei Mad Eminenz. Das war schön, weil es das erste Mal überhaupt Spieler sein für mich war. Das war dadurch sehr besonders und er ist auch ein ganz toller Spielleiter. Samstag früh dann Gamma's Wars, das haben wir vorher noch gar nicht gespielt, das war auch ganz toll. Und das war bei Wisp, glaube ich, oder? Genau, der hat das auch ganz toll gemacht. Dann waren wir bei Konstantin. Das war mein persönliches Highlight, muss ich sagen. Weil ich will jetzt nicht zu viel verraten, vielleicht willst du es ja nochmal veröffentlichen. Mal schauen. Aber da gab es quasi ein Geheimnis in diesem Dungeon und das hat man am Anfang nicht gewusst. Man hat vielleicht irgendwie so ein paar Hinweise gefunden. Aber an einem bestimmten Punkt gab es dann eben diesen Moment, in dem man gedacht hat, stimmt da was nicht. Was könnte das sein? Und dann war man so richtig im Rätselfieber und das war echt einmalig. Also das hat er sehr, sehr super gemacht. Und gestern Abend waren wir dann noch mit Seop DS spielen. Quasi die heimliche Slay-Redaktionsrunde. Genau, ja. Das fand ich auch ganz toll. Aber kannst du ja was zu sagen? Ja, genau, da kann ich ja was zu sagen. War erstmal das ganze Ereignis hier war ziemlich gut. Gerade als Neuling, der auch nicht im Forum ist, war es echt schön, hier mal vorbeizukommen und zu merken, dass man doch gut aufgenommen wird. Auch als Neuling im Pen and Paper, weil wir spielen erst seit 1,5 Jahren, ist es doch schön, dass man hier sich so gut eingliedern kann. Ja, es ist sehr familiär. Das stimmt. Und gestern Abend hatten wir dann... Ich muss ganz kurz zu meiner Schande tatsächlich gestehen, dass ich erst gestern Abend festgestellt habe, dass du auch von mir ab bist. Ach so. Also, ja, wir haben uns auch gar nicht vorgestellt. Also, nein. Genau, und gestern Abend hatten wir dann eine Runde bei Seop, der das hervorragend mit Einspielern, musikalischen und auch eingesprochenen geleitet hat. Vom Setting her beim Witcher 3 aus dem PC-Spiel angesiedelt. Ja, eine kleine Story, bei der es um den Fluch geht, der zu brechen war. Das war echt gut. Also gerade durch die Musik hat man nochmal so ein bisschen mehr Immersion, kann wirklich tief eintauchen. Ja, da muss ich nochmal einhaken. Also es war auch wirklich so, dass man danach richtig geflasht war. Ich hatte das vorher ein paar Mal im Forum gelesen, dass es so heißt, ja, dann ist wieder Slaveention und danach ist man euphorisiert und motiviert, wieder was zu machen für DS. Und das konnte ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen. Aber es ist wirklich so. Ich lag dann auch noch ziemlich lang wach und habe dann wirklich dieses coole Gefühl, diese ganzen Abenteuer erlebt zu haben, nochmal nachklicken lassen. Ja, ich konnte gar nicht einschlafen. Das stimmt, das ging mir bisher auch jedes Jahr so, dass ich danach immer besonders motiviert bin. Und das natürlich hoffentlich möglichst lange anhält. Ja, ich glaube, über sämtliche Spiele, wo ich dabei war, wurde jetzt schon was gesagt. Ich habe auch Firefly mitgemacht, den Emma Plus Spieletest. Ich glaube, was man verraten kann, dass das Spiel in Richtung eines 8-Bit-Spiels geht, als Brett- und Rollenspiel-Hybrid. Und mich hat es so grob erinnert an eine Mischung aus Ultra Quest, Shadow of Brimstone und noch etwas, was mir entfallen ist. Hat mir auf jeden Fall meinen Spielgeschmack sehr gut angesprochen, weil es, glaube ich, diese Langzeitmotivation, glaube ich, dann bei mir die triggern würde. Ja, ich glaube, das ist ein guter Mechanismus. Ja. Genau, und vor allen Dingen mechanisch auch wirklich, wirklich gut schon dabei. Dafür, dass es quasi der Prä-Alpha-Test war, war das alles schon sehr sauber, hat gut funktioniert. Respekt, Respekt. Ja, genau, Reverse Dungeon, habe ich auch schon ganz kurz gesagt, dass ich das Prinzip immer sehr mag. Bei den Dungeon Slayer One-Shots ist, glaube ich, auch ein Reverse-Dungeon dabei. Haben wir auch mal gespielt. Das war ein bisschen kurz. Bitte? Die Ruhen des Vergessens. Auf jeden Die Ruhen des Vergessens, genau. Genau. Ich habe ja, ganz kurz mal einzuwerfen, ich hatte am Freitag ja auch bei dem Wisp gespielt, ja. Stefan, der ja seinen Kerker von Grimstein, hatten wir auch mal gespielt. Ja. Bearbeitet derzeit und wir hatten also auch am Freitag da eine kleine Es war halt tatsächlich nur eine kleine Runde, eine relativ kurze. Wir sind da mehr oder weniger durchgerusht, deswegen habe ich das jetzt gar nicht groß erwähnt, weil gekämpft haben wir meines Wissens nach gar nicht. Und hat dann abgebrochen. Die Vorgeschichte zu Kerker von Grimmstein. Ja. Also quasi, wie kamt ihr da rein? Ja, wissen wir nicht. Also das heißt, ihr wisst es schon nicht, aber das wolltet ihr spielen sozusagen. Nein, also wir kann man ja schon verraten. Also wir sind in so ein Dorf reingereist und dieses Dorf hat sich dann wurde plötzlich in Nebel gehüllt und die Bewohner, die dann da waren, die waren auch völlig überrascht und es taten sich dann Risse auf überall und plötzlich lagen wir dann also in so einem Raum drin, sind also da aufgewacht dann, muss man jetzt ganz grob zusammenzufassen, und ab da ging es dann los. Da waren wir dann quasi dann eingekerkert und wollten halt dann den Weg dann raus. Aber wie gesagt, der Husband hat das dann nach 2,5 Stunden etwa dann abgebrochen, weil er dann ins Bett wollte. Konntest du irgendwelche der von mir angewandten Geheimtechniken gegen ihn verwenden? Irgendwelche Stuhlbeine zu Knüppeln gemacht? Oder? Ja, wie gesagt, wir haben ja gar nicht. Enttäuscht. Doch, wir haben gekämpft. Doch, wir haben gekämpft. Auf einer Brücke haben wir gekämpft gegen Zwerge. In der Tat. Da hatten wir aber schon Waffen. Ja, und nach dem Reverse Dungeon noch war es bei mir dann noch als letztes das Witcher-Abenteuer von Siob. Genau. Das würde ich jetzt mal hervorheben, weil ich im Vorfeld gab es schon, hatte er ja was vertont in 4 Minuten, wo glaube ich die, genau, da ging es von aus dem Winterkalender gab es ja den Flug auf einen Pterosaurus von Sarah. Ja. Genau, das hatte er vertont und da passiert meiner Meinung nach halt sehr, sehr viel, wo man wahrscheinlich oder ich auf jeden Fall mal würfeln lassen würde. Und genau, ich hatte ja schon den Bericht von Christoph aus dem letzten Jahr und von Siko. War mir nicht sicher, ob mir das gefallen würde, ob es zu linear ist. Aber ich muss sagen, beim Witcher-Abenteuer war es auf jeden Fall sehr gut gemacht. Er hat ja auch für unterschiedliche Ausgänge was vorbereitet. Insofern kann ich mich da nicht beschweren, dass das irgendwie zu railroadig oder zu vorgefasst war. Wir sind dann doch an einer Stelle an eine gewisse Grenze gekommen, wo wir das Abenteuer sonst umgangen hätten. Das war ganz zum Schluss und ich denke, wir haben uns dann darauf eingelassen, das halt dann doch so zu machen. Insofern war das, glaube ich, schon okay. Also da bin ich noch selber auf die Nachlese gespannt und werde das hier nochmal anderweitig berichten. Wir können erstmal zur Slay kommen. Da hat ja, naja, fast jeder von euch sozusagen auch was beigetragen. Ja, als erstes, sie ist endlich erschienen. Es hat, glaube ich, 3 Jahre gedauert. Dreieinhalb. Ja, also genau, nachdem dafür hat sie aber auch echt zugenommen. Dafür ist sie auch gleich dreifach so dick. Genau, nachdem Sphärenwanderer eine Zeit lang sozusagen aus dem Forum verschwunden ist und keiner mehr so richtig Kontakt zu ihm hatte, war es halt schwierig sozusagen, dass, weil er hat halt vorher das Layout gemacht etc., da wieder reinzukommen. Ich hatte dann irgendwann Siko dazu geholt als jemand, der das so ein bisschen antreibt und vorantreibt, aber ja, so richtig hat die Mischung noch nicht gestimmt, aber dann kam sozusagen der Winterkalender und Agonira hatte die Insel der Stürme, ja, sozusagen ein größeres Paket geschnürt, wo wir dann, also Siko, der Konstantin und ich, sozusagen lektoriert haben und im Zuge dessen haben wir, ich glaube, im Zuge dessen bist du auch dazugekommen, ist das richtig? Ja, ne? War genau. Ich dann auch in deinem Forum aktiv. Genau, da haben wir gemerkt, dass das ganz gut passen würde für die Slay, dass du das ja immer sehr gut und gezielt voranbringst. Und ja, dann sind es die, ich glaube, 68 Seiten tatsächlich fertig geworden zum Thema Untote und Zombies. Und das Wüstenthema haben wir tatsächlich rausgenommen. Also eigentlich sollte das ja in eine Slay. Das wird es dann aber erst in der nächsten Slay geben. Ja, wir können mal gucken. Wir haben unter anderem was von Konstantin drin. Nämlich, genau, du hast ja Hausregeln für Zombieslayers erstellt. Ich hätte die jetzt wahrscheinlich eiskalt, genauso wie du sie gemacht hättest, auch abgedruckt. Aber Sarah hat sich die Mühe gemacht. So ein paar Überarbeitungen waren da auch nötig. Ja. Also, oder ja, genau. Also ich hätte wahrscheinlich, würde es wahrscheinlich immer noch ähnlich machen, dass ich Zombie Slayer einfach das 3.5er-Dokument nehme und das so quasi aus dem FF leite oder so. Also, man kann es halt sehr schnell, finde ich, ist ein großer Vorteil von Dungeon Slayer, dass man es halt sehr gut anpassen kann auf Situationen, aber natürlich viel besser und damit kommen wahrscheinlich auch viel mehr Leute klar. Gibt es jetzt Zombie Slayers 4.0? Da ist jetzt klar, welche Talente es wie wo gibt. Die Heilregeln sind nochmal vernünftig ausgearbeitet. Aus Gamma Slayers übrigens. Aus Gamma Slayers, genau. Ja, genau. Ich hätte vorher die von DSX benutzt zum Beispiel. Insofern. Stimmt, DSX gibt es ja auch noch. Hoffentlich gibt es auch mal eine Runde auf der nächsten Slaymension. Ja, genau. Ich habe noch eine kleine Slaymension-Statistik, die kann ich nochmal zum Besten geben. Es gab 11 Dungeon Slayers-Runden, 8 Star Slayers-Runden und 2 Gamma Slayers-Runden. Von einer Star Slayers-Runde war halt Firefly, eine Gamma Slayers-Runde Metro 2033. Da haben wir gar keinen am Tisch sitzen. Nee. Ach, schade eigentlich. Die war bestimmt auch toll, die Runde. Ich war kurz dort und habe mir das angeguckt. Die haben es sogar so gemacht, dass sie alle, die am Tisch saßen, mit einem pseudo-russischen Akzent gesprochen haben. Also, das ist. Das war beim ersten, beim ersten Mal auch. Worum es im Abenteuer ging, dazu war ich nicht so lange da, aber diese Atmosphäre, dass dann alle da so mit pseudo-russischem Akzent und so etwas. Das war ehrlich klasse. Und der, Sie haben furchtbar echten Wodka getrunken dazu. Ja, wobei der Spielleiter, das war vom. Dragon Orc, ja. Dragon Orc, der hat nachher gesagt, also ich war mit ihm im Zimmer, er kam um 7 ins Bett. Ach du meine Güte. War ihm aber nicht genau klar, also er ist ihm immer noch nicht klar, dass er um 7 im Bett war. Und er hat gesagt, er hat erst zu Ende geleitet, bevor er Wodka getrunken hat. Die waren also, passenderweise auch im Keller, ne? Die waren im Keller unten. Klasse Location da unten. Mir ein bisschen zu kalt, wenn man die ganze Nacht da sitzt. Ja, mir auch. Aber sitzt da und dann hörst du dieses russische Akzent. So, irgendwie. Aber das ist cool. Harte Atmosphäre. Jawohl, ja, achso, der Spielbericht zur ersten Metro 2033 Runde ist auch in der Slay Nummer 3. Genau wie die Spielberichte alle aus dem Jahr 2005 sind, unter anderem noch Commonwealth of Elves von Zico. Und das müsste eventuell deine Runde gewesen sein, Zombies im Weltall. Ja, genau. Jawohl, also haben wir eine bunte Mischung an Spielberichten. Und ja, was wir noch drin haben, genau, da könnt ihr sozusagen schon wählen gehen. Und zwar 10 Endzeit-Szenarios von Bruder Grimm, die er kurz angerissen hat. Und wir haben vor, quasi eins davon ein bisschen näher auszuarbeiten. Mal sehen, wie genau. Und man kann sich auch beim Ausarbeiten davon abgesehen auch beteiligen. Ja, bitte. Wird genau. Die Wahl stattfinden? Über das Forum? Oder? Über das Forum, genau. Ja, die erstelle ich dann, weil ich zu Hause bin. Sehr schön. Eine Vorlage gibt es schon, ich muss nur noch aussenden drücken. Okay, cool. Genau, von Arachnokalypse bis zu einer Zeit. Chronokalypse, genau. Hat er sich echt coole Sachen ausgedacht. Und ja, einfach das mit so ein bisschen Regeln oder Monstern oder wie auch immer zu unterstreichen und dem einen kleinen Rahmen zu geben, finde ich ganz cool. Ja, ich denke mal, die Slay kann man im Großen und Ganzen selber erforschen. Ihr habt ja selber noch nicht allzu viel reingucken können, denke ich mal. Deswegen kann ich euch da jetzt schlecht interviewen. Aber genau, bei Sarah vielleicht nochmal die Frage nach den 2-3 Artikeln, die dir am besten gefallen haben. Ich kann jemand in der Zwischenzeit rüber schieben. Oder es müssen auch nicht die besten sein, natürlich. Also, nee, also die besten, das erlaube ich mir jetzt, glaube ich, nicht. Du hast auch selber welche geschrieben, darfst du natürlich auch vorstellen. Nee, ich würde jetzt tatsächlich sogar auf die beiden Szenarios eingehen. Die habe ich mitgeschrieben, aber nicht selber geschrieben. Nämlich einmal Tod der Kultenhaut und North Garden. Das ist ursprünglich beides von MH+. Das geisterte so irgendwie im Forum herum. Es gab von dem einen sogar ein PDF, von dem anderen glaube ich nicht mal unbedingt. Es gab schon einen Text, ne? Genau. Ja, und genau, Flash Shard hieß das noch. früher, ach ja, genau, bevor wir es umbenannt haben. Und ja, das sind eigentlich so Perlen, oder das ist eigentlich so stereotypisch, so Perlen, die irgendwo im Forum verschütt gegangen sind, die kaum jemand kennt und die man nur ein ganz kleines bisschen aufarbeiten muss, um da richtig tolle Sachen rauszuzaubern. Und genau, dafür steht die Slay, finde ich, eigentlich auch, um sowas aus dem Forum auszubuddeln und für alle irgendwie zugänglich zu machen. Genau, das war auf jeden Fall so ein ganz, ganz ursprünglicher Gedanke auch, dass man halt, dass eine Art Archiv der guten Forumsartikel ist. Und genau, wenn es in dem Punkt erfüllt hat, freut mich das natürlich auch. Genau, ich glaube, die beiden Szenarien, oder es sind vielleicht eher Szenarien als Abenteuer gewesen ursprünglich oder Encounter, und jetzt mit dem Rahmen drum hat man auf jeden Fall kleine, coole Abenteuer. Ja, mit Karte. Ja, achso, vielleicht magst du noch was zu deinem Szenario sagen. War das Zombies im Kaufhaus? Ja, so in etwa. Das waren die Zombies im Weihnachtsstress. Ja, genau. Wie man auf die Idee kommt, kann sich wahrscheinlich jeder selbst vorstellen. Jeder, der mal in einem Kaufhaus war zur Weihnachtszeit. Möchte am liebsten mit dem Gewehr durch. Ganz genau. Ja, dann kam so die Idee, dass die Charaktere Weihnachtsgeschenke besorgen wollen und dann bricht eine Zombie-Apokalypse aus. Aber man muss natürlich die Weihnachtsgeschenke besorgen, sonst ist Weihnachten im Arsch. Da kann ich auch einhaken, wir haben das auch tatsächlich schon mal gespielt. Und das ist auch ein ganz, ganz tolles Abenteuer, um es im heimischen Kaufhaus zu spielen. Also wir haben das auch gemacht. Wir haben uns ein Tablet genommen und haben tatsächlich die Karte von unserem heimischen Shoppingcenter geöffnet dazu und sind dann die Geschenkeliste abgegangen, was wir so zu besorgen haben, und haben eben die echten Läden genommen. Genau. Wurden von der Zombie-Horde auch mal niedergetrampelt. Genau, das ist auch. Zombies oder Einkaufende war es nicht ganz klar. Das war auch die Karte, die ich zu dem Abenteuer eingefügt habe. Das ist natürlich auch das heimische, die heimische Shoppingmeile, sag ich mal, bei uns. Genau, ich wurde noch gefragt, wo du die Karte gemacht hast. Oder hast du sie? War sie von dir oder war die von Sarah? Das ist, war eine frei verfügbare Karte, die ein bisschen nachbearbeitet wurde. Sieht auf jeden Fall schmuck aus. Ja, also jeder, der mal in die Slay reingucken will, kann einfach mal downloaden. Oder es gibt sie halt in Kürze auch gedruckt für etwa 5 Euro plus Porto und Verpackung. Ja, werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die zweite Publikation, Wallengrass, die Ruinenstadt. Da ging es, glaube ich, vor 5 Jahren los. Gut Ding will weiter. Ja, in dem Fall ist das durchaus so, dass es da, nachdem es eine erste Übersetzung gab, musste man den Markus Bohn erreichen, das hat ein bisschen gedauert, und dann gab es eine Überarbeitung des Abenteuers. Irgendwann hat Siko angefangen, eine 3D-Karte von dem Abenteuer anzulegen. Genau, sie ist auch teilweise noch halten geblieben. Sieht auch sehr cool aus, wie er es gemacht hat. Genau, jetzt die Karte insgesamt. Und ja, also steckt viel Überarbeitung drin. Ich glaube, das Original ist 20 Seiten lang. Jetzt sind wir hier auf fast 58 Seiten ins geworden. Er hat mir übrigens erzählt, wie er die Karte gemacht hat. Das ist Photoshop, einzelne Stellen irgendwo ausgeschnitten und wieder so zusammengesetzt. Das ist völliger Wahnsinn, genau. Also, es gibt dazu ein 3D-Programm, aber er hat es auf jeden Fall nicht. Ich selbst arbeite ab und zu mit Campaign Cartograph, da gibt es einen Mod, womit man solche Karten machen kann. Und das ist selbst mit einem CAD-Programm, was das Campaign Cartograph ist, ist das eine Hundsarbeit. Und das mit Photoshop aneinandergesetzt, irgendwo ausgeschnitten, Hut ab, Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Ja, was man hier immer wieder findet, sind Bilder von William McAusland, die auch die Slay zieren. Das hat auch noch einen netten Hintergrund. Es begab sich, dass wir für Prometheus einen Roman-Anthologie gemacht haben, nämlich Blutroter Stahl. Es sollten Bilder her, es gab auch ein paar Zeichner. Ich glaube 5, die jeweils ein Bild gemacht haben, das waren aber eindeutig zu wenig. Und ich habe mich dann aufgemacht, ein bisschen gesucht und halt von dem William McAusland auf RPG Now Material gefunden, was absolut tolle Schwarz-Weiß-Zeichnungen sind und halt zu einem günstigen Preis. Und da ich sie selber gekauft habe, bin ich jetzt immer froh, dass ich sie bei irgendwelchen Publikationen, wo ich beteiligt bin, auch benutzen kann. Also da kann ich nur empfehlen, guckt euch mal um, da gibt es echt tolle Sachen für günstigen Preis. Und das ist einfach ein großartiger Zeichner. An der Stelle würde ich gerne nochmal einhaken und unser tolles Slay-Cover loben von Akulex aus dem Forum. Der ist auch ein ganz, ganz toller Zeichner und das hat er auch innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Genau, das war... Der ist auf jeden Fall gebucht für die nächste Slay. Richtig. Das hat auch noch einen Vorteil, dass wir das überhaupt drucken können, weil... sonst die Dungeon Slayer Sachen ja häufig mit diesen CC3.0 Sachen gemacht sind, die allerdings keine kommerzielle Lizenz verfügen, wo es dann schwierig ist, das halt zu drucken. Also ich meine, man kann es wahrscheinlich immer noch machen, problemlos, im Selbstkostenrahmen, aber es ist halt schon etwas risikoreicher als jetzt, wenn man was hat, wo man selber die Rechte dran besitzt, einfach. Ja, wir können noch mal einmal durch die Runde gehen, ob jeder was so an Dungeon Slayers, Star Slayers etc. Sachen, Fanwerken oder Projekten oder auch Spielrunden anliegt. Wollen wir eventuell auf der anderen Seite starten? Gern. Ich selber bin ja bisher eher nur Spieler. Ja. Gereizt hat mich vor allen Dingen die Runde am Samstagmorgen vom Wisp. Das heißt so Gamma Slayer. Ja. Und persönlich bin ich vom Setting her immer sehr interessiert so an Cyberpunk. Nur ist Gamma Slayer ja eigentlich eher postapokalyptisch, aber es gibt ja auch die Vorgeschichte, die in diese Cyberpunk-Richtung geht. Und könnte mir vorstellen, dort durchaus, oder habe jetzt auch die Lust bekommen, dort durchaus mal das Ganze so ein bisschen selber Richtung Shadowrun eher vom Setting herzunehmen, aber eben die Gamma Slayers Regeln dafür. Das kann man auf jeden Fall gut machen mit Gamma Slayers. Dem Grundregelwerk bekommst du quasi Endzeit, aber auch Cyberpunk. Das lässt sich damit, glaube ich, gut ausarbeiten. Ich denke auch. Willst du dann auch selber leiten? Das würde ich dann selber leiten wollen, genau. Deine Mitspielerin habe ich, glaube ich, schon. Zumindest eine. Genau. Jawohl, was liegt denn bei dir an? Also bei mir anliegen erstmal nichts. Nach der Slay möchte ich erstmal ein bisschen mich wieder auf das normale Leben konzentrieren. Aber dann die Schwätze im Greifenlauf rum deuten auf anderes hin. Ja, man kann ja schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Und ansonsten bin ich jetzt Feuer und Flamme wieder für Star Slayers. Das ist ja bei uns ein bisschen zum Erliegen gekommen in der privaten Runde, weil wir ja noch auf ein Abenteuer warten, um das Beta zu testen. Und ja, falls das jetzt doch nicht kommen sollte, dann werden wir da trotzdem nicht irgendwie weitermachen, weil es ist einfach so toll, da kann man so tolle Sachen machen. Ich werde mich bemühen, das Abenteuer fertig zu kriegen. Wir werden es auf jeden Fall spielen. Genau, ja, ansonsten ist die nächste Slay ja zum Thema Wüste. Wenn es da also noch Zuhörer gibt, die in irgendeiner Form sich daran beteiligen wollen, da freuen wir uns natürlich auch sehr. Ja, bitte melden. Genau. Und man muss noch mal an den Weihnachtskalender erinnern, der ist ja auch wieder dieses Jahr, wo wir seit, oder wo die Slayer-Community seit 4 Jahren, das müsste jetzt das 4. oder das 5. Jahr? Das ist das 5. Auch das 5. Jahr. Nee, das müsste jetzt das 6. Jahr sein, weil ich nicht einer, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht, ich spiele noch nicht so lang. Ja, also auf jeden Fall schon seit etlichen Jahren, mittlerweile von Siko organisiert. Und ja, ich bin mir sicher, ihr habt alle schon was dazu beigetragen. Jedenfalls, auch dieses Jahr werden noch Artikel gesucht. Ja, wie das ist, da kann ich genau einsetzen. Genau. Weil das ist genau das, was mich jetzt die nächste Zeit beschäftigen wird. Ich will, wenn ich es schaffe, das kann ich nicht versprechen, aber ich will auch den Tempel, den Ork-Tempel des Todes für die für den Weihnachtskalender als Abenteuer fertig machen. Dann habe ich ein Set, also so ein magisches Set, 3 Teile. Das ist wahrscheinlich morgen Abend schon fertig, weil das ist nur ein Blatt, das ist ja nur 3 Teile, die man dann schnell ausarbeiten. Also da kümmere ich mich jetzt drum, dass da ein paar Sachen fertig werden. Ansonsten, ich bin ein beinharter Fantasy-Spieler und da werde ich auch bei bleiben, in meiner Gruppe zu Hause und auf der nächsten Slayvention. Bin ich auch wieder fleißig am Leiten. Jo, sehr, sehr schön. Ach, und das sage ich jetzt hier, und das ist ja aufgenommen, für die nächste Slay, ich mache euch die Karte einer Oase. Oh, sehr cool. Perfekt. Das, wenn es Wüste und so etwas ist, setze ich mich hin und mache die Karte für eine Oase. Könnt ihr mich treten, könnt ihr mir schreiben. Das passt doch viel sehr gut. Nur fast können wir das immer wieder vorspielen. Nur fast können wir das wieder vorspielen, zweimal sogar. Sehr gut. Ja, bei dir, Konstantin. Bei mir gibt es einen viel zu großen Stapel an Sachen, die ich noch gerne machen möchte. Ja. Ich hoffe, dass ich davon welche für den Kalender fertig bekomme noch. Da ist unter anderem noch die Fortsetzung meiner Tanara-Abenteuer für Star Slayers. Da habe ich die nächsten zwei theoretisch fertig. Die müssen nochmal lektoriert und nochmal gespielt werden. Aber das haben wir nachher gefragt, das ist sozusagen die Fanwerk-Kampagne. Ne? Genau. Da sind jetzt zwei Abenteuer draußen? Es müssten doch zweieinhalb sein. Ah, das eine war nur so ein Kampfszenario. Und dann müsste draußen sein der Anfang, wo man die Herren der Käfer, genau. Ja. Und der große Zugraub müsste auch. Nee, der ist nicht da. Also was war denn das andere? Na, es ist Stunde 0. Die Stunde 0, genau. Die beiden sind draußen und wir haben dann noch den Zugraub und ich weiß nicht, ob ich das andere schon nenne. War nicht noch irgendwas im Labor und letzten so. Kalender? Na, ich weiß nicht mehr genau. Dann weiß ich nichts davon. Dann haben wir das nicht gespielt. Wir haben auf jeden Fall vier Abenteuer und Tanara gespielt. Zwei waren offiziell und zwei okay. Beta. Gut. Dann kommt noch, habe ich noch in Vorbereitung die Fortsetzung meines letztjährigen DS-Slavenschen-Abenteuers, was auch im Weihnachtskalender war. Das war das Fluch des Eis, der Fluch des Eis. Genau, das habe ich letztes Jahr bei dir gespielt. Da habe ich noch eine kleine Fortsetzung dazu in Planung. Ah, oh, sehr cool. Und irgendwas, ach, und ein Gamma Slayers-Abenteuer habe ich auch noch in der Pipeline. Was ich endlich mal fertig machen müsste. Bei mir liegen ganz, ganz viele nicht fertig gemachte Projekte. Vielleicht passt mir noch ein Stichwort des Winter-NPCs dazu. Genau, ich hoffe es. Ja, da würde ja unser Abenteuer, was wir mit dir gespielt haben, vielleicht auch sehr gut passen. Ja. Achso, und natürlich die beiden Star Slayers-Abenteuer, die ich dieses Jahr gespielt habe oder geleitet habe. Die wollen auch noch fertig gemacht werden. Also viel zu tun. Genau, bei Fabian hast du noch. Bei mir ist gerade leider Slayer-mäßig nichts in Planung. Das muss jetzt hier leider mal in aller Öffentlichkeit, für den gesamten Internet, stehen. Das lässt sich ändern. Ja, ich habe leider einen Stapel mit anderen Dingen, die. Genau, vielleicht magst du davon was verraten. Genau, du hast ja auch die Corinne Fee mit, wir müssen uns auch abrechnen. Ja, genau. Ich wurde von den bezaubernden Vogts eingeladen, ein bisschen was zur grünen Fee beizutragen. Diese Steampunk-Geschichten und Nachrichtensammlung aus der Welt der verlorenen Puppe, also ein Steampunk-Welt in einer Eiszeit. Die Eiszeit ist im Mittelalter ausgebrochen. Die Geschichte hat sich etwas anders entwickelt dadurch und es gibt halt Steampunk. Es gibt so ein paar grundlegende andere Sachen, dass zum Beispiel das Osmanische Reich in Österreich eingenommen hat. Das ist, glaube ich, dass die England einfach keine Kolonialmacht so richtig geworden ist. Und überhaupt, es gibt eigentlich keine richtigen Kolonialmächte, weil der Atlantik nicht überquerbar ist. Und deswegen weiß man gar nicht, was auf dem amerikanischen Kontinent los ist. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Setting. Für meine Geschichte habe ich mir zwei Persönlichkeiten rausgesucht aus der realen Weltgeschichte und denen alternative Bedeutungen sozusagen oder alternative Karrieren angedeihen lassen. Das ist einmal eine, ich glaube, russische Aristokratin oder Journalistin, die Revolutionärin wurde. Ich habe den Namen gerade natürlich nicht im Kopf, super toll. Und einen ungarischen Paläontologen. Das fand ich sehr interessant, eine total spannende Lebensgeschichte hat. Ich glaube, Baron Nopscher oder so. Ich kann das wahrscheinlich auch nicht richtig aussprechen. Mein Ungarisch ist ja nicht vorhanden. Genau. Ja, ansonsten arbeite ich gerade noch an einem anderen Buchprojekt mit der Bergischen Uni, also der Wuppertaler Uni zusammen. Das hat jetzt nur ganz am Rande mit Rollenspielen zu tun, aber es geht um Gaming. Es geht darum, wie spielen Jugendliche Computerspiele, wie gehen die damit um, wie erfahren die das, einfach mal so ein bisschen offene Herangehensweise. Ihr könnt Spiel versus Leben demnächst mal googeln, dann werdet ihr sicherlich was dazu finden. Ja, und vom André Wiesler, der jetzt erfolgreich mit seinem Protector Crowdfunding war, da springe ich mit ein, weil er jetzt so viel Kram produzieren muss und werde eine Kurzgeschichte bis Weihnachten die Deadline schreiben. Quasi, du bist ein Stretch Goal. Ich bin ein Stretch Goal. Ich hab's geschafft. Ja, vielleicht noch ganz kurzer Hinweis, die Rollenspielversion von Grüne Fee heißt Eis und Dampf auf Fate-Basis. Genau, ist auf Fate-Basis. sprich, kann man auch gut auf DS spielen. Genau. Wer das lieber hat als ja. System. Ich warte ja eigentlich auch noch darauf, dass irgendwer nochmal so ein Steam Slayers auspackt oder so. Ja, Steam Slayers war ja schon mal angefangen. Ich habe... mir wurde eine Beteiligung an Pipe Slayers angeboten. Ich bin zumindest interessiert. Pipe Slayers klingt aber etwas nach Super Mario. Pulp oder Pipe? Pipe, also Pulp wie... Ah, Pipe Slayers. Okay. Pipe Slayers wäre natürlich, genau. Super Mario Slayers. Was auch eine schöne Idee. Ja, man kann, das Schlimme ist, man kann alles damit machen. Also ich habe eigentlich... weil ja gerade My Little Pony rausgekommen ist und das System ja sehr einfach ist und es sind nun mal mit Erdponys, Pegasi und den Einhörnern genau drei Klassen. Das hat ja schon einer quasi schon angeschrieben. My Little Pony, was ist Pony Slayers? Pony Slayers. Ich glaube, es heißt Sweet Apple Slayers. Sweet Apple Slayers, genau. Ich bin da sehr skeptisch. Aber auch irgendwie, ich weiß, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich... Aber du hast die Serie auch nicht gesehen. Nee. In der sechsten Staffel... Soll sehr gut sein. In der sechsten Staffel kann, wie Christoph bestätigen kann, eine Rollenspielfolge. Wobei das jetzt nicht heißt, dass ich die mir regelmäßig anhöre. Ich meine, ich habe ihn dazu gezwungen. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die es gucken, obwohl es... also es scheint hier so eine Kinderserie zu sein, die auch für Erwachsene anspricht. So, so ähnlich wie Fangbone übrigens, das ist auf Netflix, dieser Barbarenkrieger in unserer Welt, der auf die Highschool geht. Ist ah, cool. Also ist dieser Zeichentrick mhm. Barbar in der realen Welt. Ja, ja, das okay. ist auch wirklich für so eine Samstagmorgen-Cartoon ist ja schon ziemlich Metal. Achso, Netflix war... Auf Netflix. Also ich würde das in diese Kategorie Samstagmorgen-Cartoon, ja, so kurze Folgen. Und das ist schon echt ziemlich nah an True Metal. Dieser Barbarenkrieger aus der Barbarenwelt. Fangbone. Sehr cool. Ja, Christoph, was sowas? Also arbeitsbedingt läuft bei mir auch nicht allzu viel, was generell das Rollenspiel angeht. Aber wir haben jetzt zumindest einen nächsten Termin. Ich zumindest habe einen nächsten Termin. Das ist ja dann... Ich hoffe, er wird mir noch mitgeteilt. Den kennst du selber. Days of High Prevention. Ach so, ja. Ja. Ja. Genau, das ist immer, wenn da nämlich hier der Imo Geburtstag hat, dann treffen sich die Grenzland-Slayers. In Ermangelung, dass das richtige Treffen nicht stattgefunden hat, vorgemerkt. Richtig, ja. War das der Nottermin. Ja. Ja, aber da werden wir sicherlich wieder spielen. Ja, sehr schön. Ja, genau. Bei mir liegt natürlich dann auch die Slay Nummer 4 mit an. Und ja, ich bin sehr gespannt, sag ich mal, was das bis zum Ende des Jahres oder was im nächsten Jahr mit Dungeon Slayers und Co. passiert, was sich da noch entwickeln wird und kann mir vorstellen, dass man da noch das eine oder andere machen kann. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Art Schlusswortrunde. Vielleicht zur, wie die Slayvention gefallen hat, ob ihr zur nächsten Slayvention dabei seid. Und dann lassen wir es damit ausklingen. Ja, fangen wir wieder dort an. Ja, war ja nun die erste. Hat mir extrem gut gefallen. Man wird dir echt freundlich aufgenommen. Und ich musste dich erst noch überreden. Ja, das stimmt. Aber du schleifst mich ja sowieso gern damit. also wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich versuchen, so es denn klappt, sehr gern wiederzukommen. Gibt auch schon so ein paar Sachen, die wir uns gern mal angucken würden. Okay. Mich persönlich reizt die Firefly-Runde mal. Ja. Da Gutes von gehört und die Serie war auch hervorragend. Also von daher, wir werden definitiv versuchen, wiederzukommen. Ja, damit ist für mich ja eigentlich auch schon alles gesagt. Wenn man mitkommt, dann werde ich auch auf jeden Fall wieder dabei sein. Irgendwer muss dich erfahren. Ja, das hat sie jetzt extra nicht erwähnt. Jawohl. Ja, du hast schon angekündigt. Ich bin nächstes Jahr auch sehr gerne wieder hier. Mir macht das Leiden Spaß. Ich habe es diesmal sogar geschafft, Star Slayers zu spielen. Von daher wird es wahrscheinlich bei mir nicht so in diese Richtung gehen. Vielleicht auch mal alle Slots Spielleiten und dann am Ende den Award fleißigster Spielleiter bekommen. Nee, ich bin. Was mir übrigens auffällt. Musst aber aufpassen, nächstes Jahr ist Bruder Grimm wieder da. Ach so, ja, dann. Okay, dann. Ein harter Kampf, ja. Müssen wir den uns teilen. Außer er wird wieder krank. Nee, hoffe ich nicht. Ja, also den haben wir dieses Jahr wirklich vermisst, weil. Ja. Das waren, glaube ich, etwas mehr Runden als die letzten Jahre, weil auch ein paar mehr Leute waren. Ich glaube, sonst waren es immer maximal 5 Runden und diesmal hatten wir teilweise auch 6 Runden parallel. Ja, und genau, Bruder Grimm, letztes Mal krank geworden, der hätte sonst wahrscheinlich auf jedem Slot Plant Slayers geleitet und das hat uns ja auch letztes Jahr begeistert. Und was ich noch sagen wollte, ja. Die Slayvention zeigt mir immer wieder, dass unser Hobby wirklich lebt. Jawohl. Es sind hier so viele junge Leute da, das ist einfach super klasse. Ja, so eine ganz seltene Mischung, ne? Aus erfahrenen Hasen und jungen Leuten. Bis hinunter zu Timon, der stimmt. Seinen Geburtstag hier wieder gefeiert hat. Und der volljährig geworden ist. Jetzt volljährig geworden ist. Und Apropos Geburtstag, nächstes Jahr wird die erst 10 Jahre alt. Oh, stimmt. Ja. Jawohl. Ja. War wieder super. Ja. Ich bin ja regelmäßig dabei gewesen jetzt die letzten 4 Jahre. Nur die erste hatte ich ja ausgelassen. Ich wollte gerade fragen, war einer auch von euch das erste Jahr da? Ja. Du, alles klar. Musst damals du war das ja noch diese Wahnsinn. Das ist die fünfte. Das ist die fünfte Slayvention. Das haben wir überhaupt nicht irgendwie hochgejubelt. Ja. Normalerweise 5 ist ja irgendwie so ein Jubiläum, aber das ist irgendwie gar nicht wichtig gewesen. Wir sind zusammengekommen, wir haben gespielt und das war's. Und einfach nur aus so einer Idee aus dem Forum heraus entstanden, so ganz spontan. Ja, stimmt. Ja, die Community ist echt super aktiv. Also ganze Publikationen, die Slayvention, schon echt toll. Ja, ich glaube, das hat man mit wenig anderen Communities. Ich wüsste jetzt auch nicht einen einzigen Abenteuerslot, den ich mal gespielt oder geleitet habe, was nicht gefallen hätte. Ja, war ist immer super. genau. Magst du noch was zur ersten Slayvention sagen? Genau. Ach, die erste Slayvention, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war ja irgendwie noch eine Jugendherberge, die auch, ich glaube, das war irgendwo in Nordhessen. Ich habe es einfach nicht mehr im Kopf. Ja. Damals gab es dann, ich glaube, das erste Mal Slayer-Zombies vom Bruder Grimm geleitet. Ja. Und wir haben ja diesen Multiquest mit den Fiebersümpfen. Das haben wir, glaube ich, auch gespielt, weil das ja damals noch lief. Das war auch ein großer Spaß. Apropos, in der Slay sind auch 2 Dungeons aus den Fiebersümpfen. Oh, wie cool. Und in der Zufallstabelle für den Sumpf sind auch einige Ereignisse daraus. Ach ja, genau. Damit die Öffentlichkeit das auch mal wieder spielen kann. Ja, sehr schön. Sie kurz auch zur Vorbereitung auf die Slay-Menschen was geleitet davon. Genau, unter einer Gruppe. Fand ich auch sehr gut. Ja, das Highlight war damals, als wir von Ugluk angegriffen wurden, diesem mächtigen Elementar, und wir eigentlich keine Chance hatten. Kurz aber nochmal geblättert haben, ob der sich von Terror beeinflussen, also von kleinem Terror beeinflussen lässt. Ich glaube, dann hatte ich sogar noch irgendwie einen Immersieg gewürfelt und die Gruppe hat überlebt, weil sie Ugluk, diesen Monster-Riesen-Elementar, in die Flucht geschlagen hat mit einem, weiß nicht, dritte Stufe Zauber oder was kleiner Terror halt ist. Das war ein sehr unvergleichliches, unvergessliches Erlebnis. Wobei dieses Slayer-Zombies war auch toll. Man wacht halt auf und ist ein Zombie. Also, das war schon echt, war aber irgendwie ziemlich cool. Genau, da darf man ja mal die andere Seite spielen. Mhm. Ich glaube, da haben wir noch was im Petto. Oh je. Ja, ja, also die jetzige Slayer-Zombies, die fünfte war auch, fand ich wie immer eigentlich, war echt toll. Riesenspaß. Man trifft jetzt die Gesichter wieder, die einem langsam vertraut werden. Man sieht immer wieder mal ein paar neue, was auch sehr schön ist. Und es macht großes Vergnügen. Ja, genau. Ich noch abschließend was zu sagen. Genau, hatte Cyron, glaube ich, angesprochen. Und ich hatte es selber mal im Podcast gesagt zum letzten Jahr, dass es, glaube ich, keine Runde gab, dem ich eine Note schlechter als 2 geben würde. Und das kann ich nur wiederholen. Das sind alles tolle Runden gewesen, die mir sehr gut gefallen haben und in Erinnerung bleiben werden. Und ja, insofern kann ich nur sagen, bis zum nächsten Slayvention. Tschüss! Tschüss! Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.